Was für ein Bild von Fischerpreis allein. Du meinst Fischerpreis allein. Was für evil shit. Du bist für mich ein Fliegenschiss. Was hast du Opfer je gerissen? Außer deine Fresse auf. Komm doch her, wenn du dich traust. Oder gib mir die Adresse. Aber nicht von deinen Eltern, so wie du es getan hast. Ich find dich witzig, aber doch nicht so zum Lachen. Wenn Opferkinder so wie du auf Killer machen, dann bleibt mir nichts anderes übrig als Tatsachen über dich und dein Verhalten auszupacken. Du hast dich über Jahre lang verarschen lassen von einer fetten, dreckigen, dummen Hure. Deine Liebessocks und deinen ganzen Dreck bekommst du aus dem Internet nicht einfach weg. Scheinbar hast du dich nun endlich mal getrennt. Doch hässliche Weiber sind bei dir eine Tendenz, was man gut an deinem Gartenzwerg erkennt. Deine ganze scheiß Internetpräsenz ist komplett aufgebaut auf dummen Lügen. Diese Fake-Fazit-Jade kannst du jetzt nicht mehr verschieben. In deinem eigenen Dreck solltest du ersticken. Von uns beiden bist du der, der sich auskennt mit dem Ärschelecken. Ich fick dein dummen Shit. In meinen Augen bist du nichts. Willst du nach Aufmerksamkeit betten? Hurenzöhne sein verreckelt. 88 Messerstiche tief in deine Fresse rein. Dein dummes großes Maul ist weit. Wird dann nur noch um die Hilfe schreien. Ich fick dein dummen Shit. In meinen Augen bist du nichts. Willst du nach Aufmerksamkeit betten? Hurenzöhne sein verreckelt. 88 Messerstiche tief in deine Fresse rein. Dein dummes großes Maul ist weit. Wird dann nur noch um die Hilfe schreien. Sag mir wer, nimm dich denn wirklich ernst? In all den Jahren hast du nichts dazu gelernt. Mach dir dein Leben einfach selber schwer. Durch deine grenzenlose, unendliche Dummheit. Im Internet posierst du mit den Spielzeugwaffen, um bei leichtgläubigen Eindruck zu hinterlassen. Doch echte Mutterficker lassen sich von dir nicht täuschen. Du bist umgeben nur von minderwertigen Leuten. Ich bin der Teufel, der in deinem Nacken sitzt. Der Puppenspieler, der dich stritten zieht, den dich ins Verderben bringt. Ein schwarzes Omen, das auf seine Schocks wartet. Der Arzt, der in deinem Blut dann badet. Dein Untergang, der für dich heute startet. Wenn ich mich in der tiefen Nacht verwandle und dann ohne nachzudenken nur noch handel, dann gibt es für dich keine Rettung mehr. Das pure Böse ist bei mir allgegenwärtig. Opferkinder wie du werden hier beerdigt. Die Hölle bleibt der Ort, an dem ich mich befinde. Das rote Blut drauf von meiner Schaftklinge. Und ich lade dich sehr gerne dafür ein. Im Internet willst du doch so böse sein. Stell dich doch mal selber unter den Beweis. Ein Platz in meiner Hölle wird für dich der Preis, den du zahlst. Da willst du meinen Namen. Ich fick dein dummen Shit. In meinen Augen bist du nichts. Willst du nach Aufmerksamkeit betten? Hurenzöhne sein verreckelt. 88 Messerstiche tief in deine Fresse rein. Dein dummes großes Maul ist weit. Wird dann nur noch um die Hilfe schreien. Ich fick dein dummen Shit. In meinen Augen bist du nichts. Willst du nach Aufmerksamkeit betten? Hurenzöhne sein verreckelt. 88 Messerstiche.